Band 3, Kapitel 34 von Julian, der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Julian, der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 3, Kapitel 34. Nach wenigen Tagen hatte sich der Erschütterte so weit erholt, dass er das Heer weiterzuführen vermochte, nun in Feindesland. Denn die Grenze zwischen dem Römerreich und dem Persischen bildete der Fluss Chaboras oder Araxes, der hier, bei Circesium, von Norden her in den Euphrat mündet. Alter römischer Kriegsbrauch verlangte bei dem Überschreiten der Grenze ein Geldgeschenk und eine Ansprache des Feldherrn an das Heer. Julian spendete freigebig jedem Krieger 130 Silberstücke, war aber auch nicht der Mann, solche Gelegenheit zu einer Rede zu versäumen. Er ritt mit seinem Gefolge die Reihen der auf dem römischen Ufer aufgestellten Krieger entlang, hielt dann an der Brücke, brachte hier den Grenzgöttern Roms ein Opfer dar und redete den zu ihm berufenen Führern eine Rede, von welcher die Wahrheit der Empfindung, die Glut der Begeisterung, die sonst von ihm so übertriebene Künstelei fernhielt. Er sprach von dem alten Ruhm der römischen Adler, die er gleich von Anfang an Stelle des konstantinischen Labarum den Legionen wiedergegeben habe, von der uralten Feindschaft der Parther, von dem neuerlichen Übermut der Perser. Er schloss mit den Worten: »Sieg und Beute kann ich euch nicht versprechen. Beide gewähren nur die unsterblichen Götter, die den Himmel, den Weiten bewohnen. Aber als ihr Vorkämpfer ziehe ich in diesen Krieg. Und eines sollt ihr wissen, heute, bei dem ersten Strahl des Morgenlichts, habe ich ein Gelübde getan wie die großen Ahnen. Curius, Mucius, Decius, ich habe mich selbst den Göttern als Opfer dargebracht für den Sieg Roms. Sie sollen Rom den Sieg geben und dafür mein Leben nehmen. Denn das sollt ihr erkennen in des Geistes und Herzens Empfindung. Nur als Sieger oder als Leiche führt ihr Julian aus Persien zurück. Nun folgt mir in den Sieg oder in den Tod.« Damit sprengte er, allen voran, bei schmetterndem Trompetenschall über die Brücke. Da ward der Jubel groß unter seinen Treuen, zumal den Germanen und den Kelten. Hoch hoben sie die Schilde grüßend über die Helmkämme und riefen: »Nichts fürchten wir unter einem Feldherrn, der auch im Kampf und im Ertragen mehr leistet als wir selbst.« Mit begeistertem Zuruf folgte ihm das Heer. So wie der letzte Mann auf persischem Boden stand, befahl der Feldherr: »Halt! Kehrt!« Vor den Augen des ganzen Heeres stand die Brücke in Flammen. »Ihr seht, meine Freunde, die Flucht ist euch abgeschnitten. Ihr müsst vorwärts, müsst siegen. Rückwärts weichen führt euch in das Grab dieser Wellen.« Jedoch hatte der Vorsichtige, schon um den Nachschub von Kriegern und Vorräten zu sichern, die Besatzung von Circesium auf 10.000 Mann erhöht und die Befestigungen verstärkt. Eine Stunde nach diesen Vorgängen erreichte ihn, durch Eilboten aus Circesium nachgesandt, auf dem Marsch ein siebenfach versiegeltes Schreiben aus Rom. Er hatte die sibyllinischen Bücher im dortigen Tempel der Vesta über das gegen die Perser geplante Unternehmen befragen lassen. Jetzt erst kam die Antwort. Sie lautete: er möge ja dies Jahr die Grenze seines Reiches nicht überschreiten. Er erbleichte. Dann zerriss er den Papyrus in ganz kleine Stücke, auf das niemand im Heere von der Warnung vernehmen sollte. Von dem Überschreiten der Grenze an hielt das Heer genau die von dem Feldherrn vorgeschriebene Zugordnung ein. Bisher zwar hatte man keinen Feind gesehen, aber jetzt war jeden Augenblick der Überfall der gefürchteten parthischen Reiter zu erwarten, die den Legionen in den besten Zeiten Roms so manche blutige Niederlage beigebracht hatten. Vor allem trug der Feldherr dafür Sorge, dass nicht, wie in früheren Fällen, die Schwerbeweglichkeit des Zuges, zumal die Hemmung durch die Gepäckwagen, den Legionen verderblich werden konnte. Er ließ die einzelnen Abteilungen solche Zwischenräume halten, dass die Länge des ganzen Zuges, der doch nur 35.000 Helme zählte, 10 römische Meilen, 4 Stunden betrug. Die Mitte bildete der Kern des Fußvolks, unter dem alten Severus. Auf dem rechten Flügel befehligte der Franke Nevita eine Heersäule von mehreren Legionen, die entlang dem Euphrat meist in Augenweite von der zu Tal segelnden Flotte zog. Den linken, meist bedrohten Flügel bildete Reiterei, größtenteils Germanen. und das Serapium. Die Nachhut befehligte der Alamanne Dagalaif. Das Gepäck ward unter sehr starker Bedeckung nachgeführt, denn für dieses war, abgesehen von dem Heere der Perser, ganz besonders die Raubsucht der arabischen Reiterhorden aus den benachbarten Wüsten und der Sapo unterworfenen oder verbündeten Sarazenen zu fürchten. Hier bei dem Gepäck ward auch mitgeführt die große und mannigfaltige Menge verschiedenartiger Belagerungswerkzeuge, auf die der Feldherr für diesen Krieg ganz besonderen Wert legte. Der Unermüdliche hatte in mancher Nachtstunde, wann er sich in Maximus müde geforscht, durch Abwechslung Erholung suchend, über allerlei Verbesserungen der althergebrachten Geschütze und Geschosse nachgesonnen, und einzelne der von ihm eingeführten Neuerungen an Ballist, Skorpion oder Wildesel, Onager, Widder, Katapult und Hämmerlein, Maleolus, eine Art von hohlen Brandpfeilen, wurden von den römischen Heeren dauernd beibehalten, noch lange nach dem Tode des sinnreichen Erfinders. Jovian erhielt, seinem Wunsche gemäß, die ehrenvolle, aber höchst gefährliche Aufgabe, mit einer Schar von 1500 Reitern, zum Teil Germanen, denen Fußkämpfer beigemischt waren, den Aufklärungs- und Sicherungsdienst für das ganze Heer zu übernehmen. Das heißt also, unausgesetzt die Vorhut zu bilden, jedoch auch die linke Flanke, die rechte deckten der Euphrat und die Flotte, und die Nachhut in weiten Ringen zu umkreisen und jedes verdächtige Zeichen pfeilschnell zu melden. In einem Feldzug in Asien, gegen parthische und arabische Reiter, wichtiger und schwieriger als bei Kriegsführung gegen irgend andere Feinde. Julians von der alten Imperatorensitte hergebrachte Stelle im Zuge wäre die sicherste von allen gewesen, die an der Spitze des Fußvolks in der Mitte. Allein sein Feuereifer duldete hier nie lang. Vielmehr begab er sich an der Spitze seiner berittenen Leibwächter bald an die Spitze, bald an den Schluss, auch wohl an die Flanken des Zuges, wo immer sein Eingreifen erwünscht schien. Von Circesium an führte der Weg nach Südosten, auf dem linken Euphratufer, stromabwärts durch eine weite, unfruchtbare, dürre Ebene, einen Teil der arabischen Wüste, darin nur Horden zeltender Araber, Arabes Xenite, schweiften. Das Land war durchaus flach, so flach wie der Spiegel eines Meeres. Fast nur Wermutbüsche bedeckten den sandigen Boden, aber auch anderes Strauchwerk, das etwa kärglich gedieh, nahm von dem starken Salzgehalt des Grundes einen bittern, scharfen Geschmack an. In der baumlosen Öde trieben sich bloß Antilopen und Wildesel um. Oft sah man in der Ferne am Saume des Horizonts seltsame Gestalten sturmgeschwind dahinjagen, wie fliehend Gewölk. Es waren eilige Trappen und pfeilschnell laufende Strauße. Durch Androhung schwerster Strafe nur vermochte der Feldherr die Jagdlust seiner Germanen zu zügeln, die gar oft Reih und Glied verließen, solch nie gesehen abenteuerlich wild zu verfolgen. Ja, als nach zwei Tagesmärschen bei der von den Einwohnern fast völlig verlassenen Stadt Dura Rudel aufgescheuchter Hirsche sich auf der Flucht vor den Verfolgern in den Euphrat warfen, ließen sich Bataver und Friesen nicht abhalten, nachschwimmend die raschen und starken Tiere einzuholen und sie dem Feldherrn lebend als Geschenk zu bringen. Die wenigen in Dura zurückgebliebenen zogen den Feinden mit Palmzweigen in den Händen entgegen, und für den Imperator brachten sie ein befremdlich Ehrengeschenk, einen furchtbaren Löwen, die Pranken mit dicken Tauen gefesselt. Nachdem Julian mit seinen Feldherrn das Ungeheuer angestaunt, befahl er, auf die Bitten des Kleeblatts und Sigibrands, des Theologen, vor einer Reihe seiner Germanen die Seile zu durchschneiden. Es geschah. Der Löwe stemmte das entfesselte Haupt gegen die Erde, erhob ein furchtbar Gebrüll, sträubte die Mähne, peitschte die Flanken mit dem Schweif, kauerte nieder und sprang dann in gewaltigem Satz gegen die Krieger. Augenblicklich brach er, von ihren fünf Wurfspeeren durchbohrt, tot zur Erde. Die etruskischen Zeichendeuter Julians liefen erschrocken herbei. Zu spät wollten sie abmahnen, denn das Zeichen bedeutete, ein großer Herrscher, der angreife, werde fallen. »Bah«, meinte Julian, »Sapor griff zuerst an. Ich verteidige mich nur durch den Angriff.« Serapio aber lachte. »Schade, dass ich nicht aber- oder göttergläubig bin.« »Weshalb?« »Ich könnte das Zeichen so deuten. Germanen, die treu zusammenstehen, bezwingen den stärksten Feind.« Auch der folgende Tag, der 7. April, brachte ein Göttervorzeichen. Gegen Sonnenuntergang nahte auf raschen Schwingen des Westwinds ein heftiges, kurzes Gewitter. Der einzige Blitz streifte, ohne ihn zu schädigen, einen Trossknecht, der zwei Pferde aus der Tränke führte. Der Mann hieß Jovianus. Dass das Omen nicht dem Trossbuben gelte, sondern dem Magister Militum, und dass es für ihn eine Erhöhung durch die Gunst der Götter bedeute, darüber waren alle Haruspices im Lager einig. Im Übrigen stritten sie, ob es für Julians Kriegszug ein Warnblitz oder ein Zustimmungsblitz sei. Sein Freund Jovianus sprach missbilligend. Es beweist nur, wie Christi Gnade waltet. Und ich meine, schloss Serapio, es beweist, dass nicht alle Blitzschläge töten. So abergläubisch der Mystiker auf alle Zeichen und Omina achtete, zuweilen überwog doch seine Freude am Witz, zumal wenn es galt, die Seinen vor Entmutigung zu schützen. Bei dem Aufbruch von Dura mußte ihm ein anderes Pferd vorgeführt werden. Der treue Argos, Eusebias Geschenk, bedurfte nach der Überanstrengung dieser Tage für einige Zeit der Schonung. Als nun der stattliche Brandscheckhengst vorgeführt ward, ein Beutestück von Dura, reich aufgezäumt, mit goldenen Zierscheiben und mit Edelsteinen und Perlen an Zügel, Sattel und Bügeln geschmückt, fragte Julian, wie man das schöne Tier genannt habe. »Persia«, antwortete Hippokrinikos, der es am Zaume hielt. Sowie aber der Imperator heranschritt, aufzusteigen, scheute das Pferd vor einer blitzenden Waffe, riss sich los, rannte ein paar Schritte dahin, stürzte und schlug, zitternd vor Schreck, um sich, Gold und Edelsteine weithin verstreuend. »Ein böses Zeichen«, murmelten die Römer. »Nein, gar nicht«, lachte Julian. »Ihr seht ja, zitternd liegt mir die gestürzte Persia zu Füßen, all ihre Schätze verlierend.« In der folgenden Nacht ward das ruhende Heer von einem Stoßsturm aus Nordosten überfallen, der den losen Sand der Wüste haushoch aufwirbelte und gar viele der schweren Lederzelte auf die Schläfer niederwarf. Ende von Band 3, Kapitel 34.